Willkommen zu deinem Neodoc-Podcast. Schön, dass du eingeschaltet hast. Zu Beginn eines jeden Jahres wirst du ja oft von deinen Freunden gefragt, na, was sind deine Vorsätze für dieses Jahr? Und genau darum soll es in unserem heutigen Kaffeegespräch gehen. Das Thema lautet Motivation und Ziele, wie auch du motiviert durchstartest. Wer sich mit Motivation und Durchhaltevermögen auskennt, ist Jenny. Ich sitze gerade mit ihr zusammen in ihrem Wohnzimmer und wir wollen uns in den nächsten Minuten austauschen und ihre Erlebnisse hören. Hallo Jennifer. Hallo Dennis. Jenny wohnt in der Nähe von Heidelberg am schönen Neckar in Baden-Württemberg. Draußen ist es wirklich uselig kalt heute und die letzten Tage hat es sogar ein wenig geschneit. Umso schöner ist es hier in der warmen Wohnung. Hier im Wohnzimmer sitzen wir gerade bei einer leckeren Tasse Kaffee zusammen. Und Jennifer, herzlichen Dank dir dafür. Und nun viel Spaß beim Neodoc-Podcast. Neodoc für meine Gesundheit. Dein Audio-Podcast mit Geschichten aus dem Leben. Jenny, jetzt haben die Hörerinnen und Hörer die ganze Zeit meine Stimme gehört. Und ich werde mich jetzt mal etwas zurückziehen und übergebe das Wort ja in den kommenden Minuten an dich. Denn du bist es ja, warum Neodoc heute in den schönen Odenwald gekommen ist. Über die Wörter Motivation und Antrieb habe ich ja bereits geredet. Das kann ja bisher jeder. Doch du redest nicht nur, sondern du setzt das Ganze auch wirklich um. Kannst du den Hörerinnen und Hörern ja dich vielleicht erst einmal kurz vorstellen am Anfang? Hallo, ich bin die Jenny. Ich, wie gesagt, wohne hier in Heidelberg und werde jetzt dieses Jahr 30. Arbeite in der Kopfklinik in Heidelberg und das ist jetzt auch schon 6 Jahre lang. Und habe so 2015 quasi angefangen, meine Motivation und meine Lebenseinstellung zu ändern. Motivation ist ja das große Stichwort bei dir. Und da brauchen wir jetzt nicht lange um den heißen Brei herumreden, sondern wenn ich wirklich richtig informiert bin, dann hast du in den letzten Monaten, seit 2015, wie du gerade gesagt hast, 16 Kilo oder sogar mehr abgenommen. Erzähl doch einfach mal, wie kam es denn ja zu dieser neuen Einstellungsfindung in deinem Leben? Also so Mitte 2015 dachte ich, okay, du bewegst dich zwar viel in deinem Job, aber trotzdem nimmst du nicht ab, sondern eher zu, einfach durch schlechte Ernährung, und habe mir dann eine Fitbit gekauft, eben einen Schrittzähler, um einfach zu sehen, okay, wie viel bewege ich mich eigentlich wirklich, und die WHO empfiehlt dir so 10.000 Schritte am Tag. Kam mir das am Anfang total viel vor, aber mit einem abendlichen Spaziergang oder eben eine Runde um den Block ist es manchmal schon getan, die man zusätzlich zur Arbeit macht. Und eben an freien Tagen auch zu sehen, okay, vielleicht doch eine längere Runde spazieren, wenn man eben nicht arbeiten gehen oder eben auch einen Bürojob hat, wo man eher sitzt, das einfach zu sehen. Im Oktober hatte ich dann eine Venenentzündung und wem das gar nichts sagt, da ist man erstmal für 3 Wochen mindestens ruhig gestellt, darf sein Bein nicht bewegen, muss sich Thrombosespritze geben und auch so einen hübschen Strumpf tragen. Und da dachte ich mir, okay Jenny, wenn dir sowas passiert, dann kann das einfach so nicht weitergehen, dann lebst du eindeutig nicht gesund und das willst du nicht. Und habe das dann einfach umgestellt quasi, mein Leben, wie ich mich bewege und besonders was ich esse. Genau, und das Gefühl ist, als wäre es gestern gewesen, letzte Woche, wo ich dachte, okay, so nicht, ich möchte das nicht, möchte das ändern, und habe dann auch relativ schnell gemerkt, okay, ich fühle mich einfach besser, je nachdem, was ich esse, wenn ich mehr gesunde und natürliche Sachen esse, dass ich mich einfach besser fühle, dass meine Haut sich total geändert hat, dass ich halt eine Zeit lang auch ziemlich viel, also eigentlich durchgehend Kopfschmerzen und auch so ein bisschen mit Schuppenprobleme, und das ist seitdem nicht mehr der Fall. Das hat sich einfach alles zum Positiven geändert. Und wie waren denn die ersten Tage für dich, die ersten 1 bis 2 Wochen, wo ja viele wirklich schon ja meistens kapitulieren müssen? War das bei dir auch so, dass das besonders hart war? Nein, weil es für mich war es jetzt keine, ist es keine Diät, die ich mache, weil ich glaube, dass eher die Diäten das Problem sind, sondern einfach, es soll eine Lebenseinstellung sein oder eine Ernährungsumstellung. Nicht, ich ernähre mich hier kohlsuppenmäßig oder sonst was, sondern einfach eine Umstellung komplett und nicht nur kurzzeitig für eine Diät zum Beispiel. Wenn du sagst, du hast deine Ernährung umgestellt, heißt das, du gehst nach wie vor noch in die Kantine bei der Arbeit oder kochst du dir dein Essen selber? Also grundsätzlich koche ich selber, das mache ich auch total gerne. Kantine wäre eh nicht möglich, weil man auf Station ist. Aber grundsätzlich eben, da es Kochen Spaß macht und ich weiß vor allem, was in dem Essen drinne ist und wo die Zutaten her sind, mag ich das grundsätzlich lieber. Wie sieht denn so ein typisches Essen ja von dir aus, Jenny? Vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen erzählen, was es so gibt. Ist das möglichst viel Grünzeug und wenig Kohlenhydrate? Tendenziell ja, weil ich einfach vor allem auf Haushaltszucker verzichte und auf Weizen, weil der Weizen einfach total ja gentechnisch verändert wurde. Natürlich auch viele andere Gemüsesorten, aber das Gluten hat schon nachweislich irgendwie einen schlechten Effekt und Einwirkung auf den Körper. Deswegen verzichte ich da schon hauptsächlich. Das typische Essen ist einfach selber gemacht mit natürlichen Produkten, gerne aus der Nähe, viel Gemüse, Obst und so weiter. Das ist schon hauptsächlich, und auch beim Fleisch ist es nicht mehr so, ich kaufe mir irgendwo im Supermarkt irgendeine Packung Fleisch, sondern wenn dann vom Metzger, wo ich weiß, da und da kommt das Fleisch her, oder eben besonders Weidehaltung oder auch einfach Wild, wo man weiß, okay, das rennt einfach durch den Wald. Und morgens gerne Porridge mit Obst und so oder eben ein selbstgemachtes Brot, was ich vorher so gar nicht gemacht habe, Brot selber backen. Und inzwischen mag ich das normale Weizenbrot, was man so kennt, irgendwie gar nicht mehr. So mittags, abends ist natürlich gern variierbar, gerade mit meinem Schichtdienst. Aber ich habe Zucchini-Nudeln lieben gelernt. Die sind einfach die sind eigentlich besser als normale Nudeln. Und einfach mal probieren. Da gibt's auch einen Spiralschneider, habe ich mir da geholt. Und dann ist das super schnell gemacht und einfach super lecker. Und man kann es variieren. Hab auch, als diese Smoothie-Zeit war, habe ich die für mich entdeckt, so dass einfach mehr Grün auch ins Leben gekommen ist, dass man nicht immer einen Salat essen muss, sondern auch mal eben was Grünes hat. Da natürlich jetzt mehr Grün als das Obst, weil wenn du so einen Smoothie hast, der zu viel Obst hat und du viel davon trinkst, dann hast du natürlich auch wieder mehr Kalorien als jetzt mehr als ein anderer hätte quasi. Und wenn du dich jetzt gesünder ernährst, merkst du auch, dass dir die Arbeiten im Beruf ja leichter fallen als früher? Ja, weil ich einfach irgendwie, ich bin ausdauernder, ich bin viel fitter, ich kann mich besser konzentrieren und es ist nicht mehr dieses, oh, ich kann jetzt nicht mehr weiterarbeiten, ich habe so einen Hunger und ich muss jetzt irgendwie was essen und greife da irgendwie auf den Tisch, wo oft auch was Süßes dasteht und irgendwie muss man da zufällig immer wieder dran vorbeilaufen und das ist eher hinderlich an der Arbeit statt förderlich. Jetzt hast du gerade schon deinen Schrittzähler erwähnt und ich sehe den auch an deiner Hand, dass der, oder an deinem Arm, dass der gerade dran ist. Welche Rolle spielt denn dieser Schrittzähler in deinem Leben? Also eine sehr große Rolle. Ich fühle mich nackt, wenn ich ihn nicht trage. Also ich habe den eigentlich wirklich die ganze Zeit an, egal was ich mache, außer jetzt irgendwie ich backe, da habe ich ihn nicht dran, weil ich das hygienisch nicht gut finde, aber so bei der Arbeit, da ich ihn auch nass machen und waschen kann, ist das gar kein Problem und ist einfach ein täglicher Begleiter, einfach um zu sehen, wie viel bewege ich mich und einfach als Bestätigung für mich, ich bin auf dem richtigen Weg. Versuchst du denn auch jeden Tag ja diese Ziele, die dir dein Schrittzähler vorgibt, zu erreichen? Ja, wobei bei der Fitbit war das einfacher, weil da war das Ziel, du konntest dir aussuchen, wie viel Schritte am Tag ich als Ziel setze oder natürlich andere Ziele wie Kalorienverbrauch und so weiter, wobei ich jetzt mich da auch nicht zu sehr mit Zahlen beschäftige. Für mich ist einfach wichtig, dass ich mich wehrbewege und mit meiner Polar, da ist es schwieriger, die Ziele zu erreichen. Also da geht's wirklich, dass du dich sehr viel bewegst und da schaffe ich die nicht immer. Das ist aber auch okay, weil nicht ein Tag ist wie der andere. Ja, jetzt wollen wir über Motivation auch reden. Also du schaffst es ja unheimlich gut, dich jeden Tag wieder neu zu motivieren. Und einer dieser Kanäle, die du dafür nutzt, ist ja auch Instagram oder sind die sozialen Netzwerke, wo du ja ein bisschen ja was auch von deinem Leben teilst. Wie wichtig ist es denn für dich dann, diese Erfolge mit Followern zu teilen? Also es macht schon Spaß, einfach weil es mich selbst bestätigt, aber auch inzwischen zu hören, oh ja, es motiviert mich, dass du das so viel machst und ich versuche das auch einzubauen und wie schaffst du das, dass ich das schon auch inzwischen schon mal erzählen durfte und eben auch merke, dass ich andere damit motiviere und das, diese Motivation kommt auch wieder zurück, dass ich denke, okay, die finden das gut, da mache ich weiter, weil ich find's auch gut. Und welche Rolle spielt jetzt vielleicht noch die Familie im Hintergrund oder spielen Freunde bei der Motivation? Also Freunde auch total, weil sie auch immer wieder sagen, wie stolz sie auf mich sind und dass ich selber auch gerne mehr machen würde. Und das eine oder andere Mal eben zusammen laufen gewesen oder auch eine andere Freundin, mit der bin ich im Fitnessstudio und dadurch einfach auch Zusammenhalt und viel Bestätigung. Und informierst du dich noch zusätzlich über das Internet, was es vielleicht so noch Neues gibt? Oder ja, wie hast du das am Anfang gemacht? Hast du Bücher gekauft und die dann erstmal am Anfang gelesen? Ganz am Anfang, also kurz nach der Venenentzündung, bin ich einfach spazieren gegangen, weil ich das immer gerne mochte. Hab dann gedacht, ja, eigentlich kannst du auch ein bisschen schneller laufen. Hab dann so Billigturnschuhe angehabt und das war einfach unschön. Und dann halt aber auch viel im Internet gelesen, oh, wie kann ich laufen und wie geht es so, wie kommt man da rein und dann einfach irgendwie los und auf das Gefühl gehört. Wenn du auf dein Gefühl hörst, verpasst du dir vielleicht auch eine Art Strafe, wenn du irgendein Ziel nicht erreichst? Nein, weil das für mich eher hinderlich war, weil ich dachte, oh, von wegen eben, wenn man mal Chips isst oder ein Stück Kuchen, dann geht die Welt davon nicht unter, da nimmt man auch nicht sofort 10 Kilo wieder zu. Also ich habe da schon gelernt, einfach gut mit mir zu sein und zu sagen, okay, wenn ich Bock auf ein Stück Kuchen habe, vor allem wenn er selbst gemacht ist, dann ist das in Ordnung und dann darf ich das auch genießen. Ich frage mich dann schon, okay, warum esse ich das? Esse ich das nur, weil mir langweilig ist oder weil ich Kummer habe und versuche dann, okay, den Kummer kann ich mit dem Stück Kuchen jetzt nicht lösen, sondern wirklich nur, wenn es eher ein Genussmittel ist und sage, okay, wir sitzen jetzt hier, Kaffee, Kuchen, ist auch mal schön, dann ist das so völlig in Ordnung. Deswegen gibt es Strafe nicht in dem Sinne, gar nicht. Jetzt haben wir schon ja das Thema Ernährung angesprochen und auch, dass du dich im Job und auch privat mehr bewegst als früher. Wie schaffst du es denn, dich noch zusätzlich fürs Fitnessstudio dann zu motivieren? Weil viele sagen ja auch, ja, ich melde mich ins Fitnessstudio an. In den ersten Monaten sind sie vielleicht noch total motiviert. Aber dann sieht man die Leute da nur noch einmal im Monat. Also gibt's da einen Tipp von dir, wie man das wirklich noch ausreizen kann und öfter dahin geht? Also man muss was finden, was einem Spaß macht. Also grundsätzlich bin ich lieber draußen, aber jetzt gerade im Winter ist es für mich noch ein bisschen Überwindung, muss ich sagen, im Schnee jetzt rauszugehen. Aber ja, ich mag Krafttraining sehr, mochte ich schon irgendwie vorher schon, als ich mal im Fitnessstudio war, aber eher so ein typischer Fitnessstudio-Gänger, der am Anfang total motiviert und fast täglich gegangen und dann einfach gar nicht mehr die restlichen 2 Jahre Vertrag, hat sich einfach geändert, weil ich Spaß an der Bewegung habe, was ich da tue. Und eben das Krafttraining, wie gesagt, gefällt mir. Ich mag gerne auch mal einen Kurs besuchen, wie das Yoga oder auch einen Spinning-Kurs. Mag da auch gerne mal auf dem Rad zu sitzen, weil das was anderes ist, als laufen zu gehen. Laufband an sich mag ich jetzt nicht so sehr, gehe ich auch mal drauf, aber eher dann die anderen Sachen, die ich jetzt im Alltag nicht nutzen kann. Was sind denn so deine 3 Lieblingsgeräte im Fitnessstudio? Oder auch gerne Kurse, wenn es Kurse gibt. Ja, Kurse, ja, das Yoga, tut unheimlich gut. Oder auch eben mal ein Spinning. Geräte finde ich schwer zu sagen. Also Krafttraining an sich, macht einfach Spaß. Und wie lange sieht eine solche Einheit von dir aus, Jenny, wenn du dann im Fitnessstudio bist? Krafttraining brauche ich schon so eine Stunde, einfach weil ich da ein Ganzkörpertraining mache, um auch verschiedene Muskelgruppen anzusprechen und jetzt auch noch schon in der Phase einfach Gewicht zu verlieren. Und Ausdauertraining schaue ich schon, so dass ich eher eine halbe Stunde, Stunde dann das mache. Und so ein Kurs geht ja auch oft einfach so knapp eine Stunde und das ziehe ich dann schon durch. Und wenn du jetzt mit den Kursen und mit dem ganzen Kraft- und Cardiotraining durch bist, gibt's danach auch die Belohnung? Ja, auf jeden Fall. Ich gehe gerne in die Sauna und genieße es dann völlig einfach. Dieses Gefühl nach dem Sport, dass man sich so super geil fühlt und fit fühlt und setze mich da in die Sauna und lege mich danach oft auch in den Ruhebereich und einfach kurz runterzukommen und sagen, yo Jenny, hast du gut gemacht, weiter so. Wie sieht's denn mit Mannschaftssport bei dir aus? Viele sagen ja, ach ja, ich kann mich alleine nicht motivieren, Mannschaftssport wäre eher was für mich. Wie ist das bei dir? Also finde ich grundsätzlich gut, eben weil man machen soll, was einem Spaß macht. Für mich ist Mannschaftssport eher schwierig, einfach durch einen Schichtdienst. An sich würde es mich auch interessieren, also ich wüsste jetzt auch nicht sofort welches, aber hatte mich auch schon überlegt, in der Laufgruppe anzumelden und da war eher einfach der Schichtdienst der Grund, warum ich es nicht gemacht habe. Gibt es denn eine bestimmte Anzahl, die du dir an Tagen vornimmst, in der Woche ins Fitnessstudio zu gehen oder handhabst du das komplett flexibel? Also ich sag schon, dass es mindestens 3-mal die Woche sein soll, die ich mich irgendwie zusätzlich zum Alltag bewege. Bin auch froh, wenn es irgendwie 4-5-mal ist. Also so, wie es dann halt auch passt natürlich, soll halt schon einfach mit im Alltag integriert sein. Aber so mindestens 3-mal die Woche ist schon so meine persönliche Vorgabe. Jetzt hattest du am Anfang schon mal erzählt, als wir das Mikrofon noch nicht angemacht hatten, dass du in den letzten Monaten, ich glaube, es waren 3 Paar Laufschuhe benutzt hast. Ist das richtig? Oder verbraucht hast? Ist das korrekt? Das ist korrekt. Also das erste Paar weiß ich noch, das war eben zum Neujahr, einfach weil ich es davor schon probiert habe und es war grauenvoll in den Schuhen und ich bin in diese Schuhe geschlüpft und hatte das Gefühl, ich will sofort loslaufen. Ich habe mich da sicher gefühlt und es war einfach geil, in diesen Schuhen zu laufen. Das hat mich super motiviert. Und dann liest man ja, okay, wenn du oft laufen gehst, dann solltest du Schuhe haben zum Wechseln. Natürlich waren das auch Winterschuhe, dann braucht man eher Sommerschuhe. Und von dem her sind das inzwischen 3 Paar und wahrscheinlich wird es eher mehr statt weniger. Hattest du denn jetzt Ende letzten Jahres deine Ziele, die du dir vorgenommen hattest, erreicht oder hattest du dir zum Ende des Jahres eigentlich überhaupt kein Ziel gesetzt und lässt alles so auf dich zukommen? Also ich hatte mir schon Ziele gesetzt, wobei das dann eher in Zahlen war und ich inzwischen da gar nicht mehr so drauf bin. Ich hatte gesagt, okay, dieses Jahr nehme ich irgendwie 20 Kilo ab, habe das nicht ganz erreicht, aber ich meine, knapp 17 Kilo ist auf jeden Fall total viel und für mich super gut und habe aber eben das Laufen beibehalten und dass ich viel Sport mache. Insofern habe ich da zwar die eigentlichen Ziele nicht in diesem Sinne erreicht, aber auf eine andere Art und Weise die geändert und es ist immer gut zu wissen, wo man hin will. Das heißt, du hast jetzt neue Ziele oder neue Vorsätze dir auch gesetzt oder ja, wie sehen deine Pläne für die nächsten Monate aus? Also Pläne sind einfach weiterhin da weiterzumachen mit dem Sport, aber natürlich habe ich mich jetzt beim Women's Run in Stuttgart angemeldet, wo ich dann das erste Mal 8 Kilometer laufe bei einem Wettlauf und auch in Schwetzingen der Spargellauf war ich letztes Jahr, das war mein erster Wettkampf. Ich war eigentlich super langsam, aber darum geht's nicht, sondern um den Spaß an der Sache, dass man gerne läuft. Und da werde ich dieses Jahr auf jeden Fall mitmachen. Und auch wieder will ich einfach mehr draußen sein, draußen Sport machen und da vielleicht auch Übungen mit einbauen und das einfach genießen. Was kannst du denn jetzt jemandem raten, der sagt, wow, das finde ich toll, was die Jenny macht? Wie sollte der vielleicht ja am Anfang starten? Also natürlich ist es gut, wenn man das will. Also es bringt nichts, wenn alle dir sagen, du musst jetzt irgendwie abnehmen und du bist ungesund, wie auch immer. Du musst es einfach selbst wollen. Und ich denke, es ist wichtig, eine Sache zu finden, die einem Spaß macht. Egal, ob das eben, wie du schon gesagt hast, Mannschaftssport ist oder eben das Fitnessstudio oder das Draußenlaufen, es soll schon was sein, was du gerne machst, eben alleine oder mit Freunden, also was dich da besser motiviert, auch zu lernen, zu kochen, wenn du es noch nicht kannst und da einfach gesund zu essen, weil irgendwo wissen wir ja alle, Chips sind nicht so gesund, sondern lieber ein Salat oder so. Natürlich muss es nicht immer der Salat sein, aber grundsätzlich gesunde Ernährung. Man sollte niemals aufgeben, auf gar keinen Fall, auch wenn, letztes Jahr hatte ich auch eine Phase, habe ich wieder, keine Ahnung, 5 oder mehr Kilo zugenommen und man muss einfach weitermachen, niemals aufgeben. Wie lange möchtest du denn noch weitermachen? Gibt es irgendwann einen Stopp, wo du sagst, nee, okay, jetzt reicht's, jetzt habe ich keine Lust mehr, das war's? Bestimmt, aber ich weiß noch nicht ganz, wann ich diesen erreiche. Also, wie gesagt, 17 Kilo sind weg. Ich bin mit 110 Kilo gestartet und habe schon gesagt, so mindestens 70, 80 Kilo will ich erreichen. Aber inzwischen sind diese Zahlen nicht mehr ganz so wichtig. Natürlich sieht man da den Fortschritt, aber natürlich ist es wichtig, wie man sich fühlt und auch zu sagen, okay, ich will weitermachen und will mich einfach unbeschwerter bewegen können. Und mit weniger Kilos ist es deutlich einfacher auf jeden Fall. Hat sich durch deine geänderte Lebenseinstellung auch deine Persönlichkeit verändert? Auf jeden Fall. Also ich bin seitdem selbstbewusster geworden, lieb noch mehr das Leben als vorher, trage total gerne Kleider seitdem wieder, bin selbstbestimmter geworden und motiviert und habe zu vielen Dingen einfach eine positive Einstellung entwickelt und das fühlt sich schon sehr viel besser an als vorher. So ein bisschen graue Maus war ich jetzt noch nie wirklich, aber das zu genießen einfach. Ja, dann wünsche ich dir auf jeden Fall ganz, ganz viel Erfolg noch für den weiteren Weg, Jennifer. Hast du noch irgendwas, was du loswerden möchtest? Ja, also glaubt an euch und macht das, wofür ihr steht und vor allem lernt euch selbst zu lieben und zu sagen, okay, wenn ich mal nicht das Kilo in der Woche abnehme, das ist nicht schlimm, sondern einfach da dran zu bleiben und Ja, dann vielen Dank, Jenny. Euch auch. Vielen Dank fürs Zuhören heute beim Neodoc-Café-Gespräch. Und ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag und Grüße aus Heidelberg. Macht's gut. Alles Gute euch. Ciao.